Raskolnikows Gesicht verfinsterte sich mehr und mehr. Porfiri schien seine Gedanken zu erraten. »Ich bin gekommen, lieber Rodion Romanowitsch, um Ihnen eine Erklärung zu geben. Ich bin Ihnen eine solche schuldig«, fuhr er mit einem kleinen Lächeln fort und schlug ihm sogar mit der Hand leicht auf das Knie, aber fast in der gleichen Sekunde nahm sein Gesicht plötzlich einen ernsten und besorgten Ausdruck an. Es schien sogar zu Raskolnikows Erstaunen, als läge Trauer darin. Er hatte noch nie einen solchen Ausdruck bei Porfiri Petrowitsch gesehen und bei ihm auch nicht für möglich gehalten. »Eine merkwürdige Szene hat sich das letzte Mal zwischen uns abgespielt, Rodion Romanowitsch. Allerdings ist es ja auch bei unserem ersten Zusammentreffen sonderbar zugegangen. Aber damals, nun ja, jetzt kommt schon eins zum anderen. Also hören Sie, ich bin vielleicht Ihnen gegenüber schuldig. Ich fühle es selbst. Denn wie gingen wir auseinander? Erinnern Sie sich noch? Bei Ihnen vibrierten die Nerven und es zitterte in den Kniekehlen. Und auch bei mir vibrierten die Nerven und zitterte es in den Kniekehlen. Und wissen Sie, es ist auch damals zwischen uns nicht ganz anständig zugegangen, nicht gentlemanlike. Wir sind aber doch Gentlemen, in jedem Fall und vor allen Dingen Gentlemen. Das ist im Auge zu behalten. Sie erinnern sich doch, wie weit es kam, das war doch geradezu unanständig. Was hat er nur? Für wen hält er mich? Fragte sich Raskolnikow verwundert, indem er den Kopf hob und Porfiri Petrowitsch mit aufgerissenen Augen anstarrte. »Ich bin zu der Ansicht gekommen, dass es besser für uns ist, wenn wir jetzt in aller Offenheit miteinander sprechen«, fuhr Porfiri fort, seinen Kopf ein wenig abwendend und die Augen senkend, als wolle er sein früheres Opfer nicht mehr durch seinen Blick verwirren und als verzichte er jetzt auf seine früheren Methoden und Kniffe. »Ja, Verdächtigungen und solche Szenen dürfen nicht zu weit gehen. Damals hat uns Nikolai erlöst, sonst wüsste ich nicht, was noch alles zwischen uns passiert wäre.« Dieser verfluchte Kleinbürger saß doch damals bei mir die ganze Zeit hinter der Trennwand. Können Sie sich das vorstellen? Sie wissen es sicher schon, es ist mir auch bekannt, dass er später bei Ihnen war. Das aber, was Sie damals annahmen, war nicht der Fall. Ich habe niemand holen lassen und habe damals auch keine Anordnung getroffen. Sie werden mich fragen, warum ich keine Anordnung getroffen hatte? Ja, wie soll ich es sagen? Auch mich selbst hat ja damals dies alles gleichsam überfallen. Ich hatte kaum Zeit, die Hausmeister holen zu lassen. Dieser Hausmeister werden Sie wohl bemerkt haben, als Sie durch das Vorzimmer gingen.